ein deutsches Märchen. Die Meerjungfrau und der Prinz. Es war einmal, dass ein königliches Schiff inmitten eines großen Sturms verloren ging. König Rhaenon und seine Crew versuchten ihr Bestes, um sie zu befreien. Aber ihr Schiff blieb auf einem riesigen Felsen in der Mitte des Meeres stecken. Bald wurden die Winde stärker und das Wasser begann zu steigen. Die Crew geriet in Panik und begann, ihre letzten Gebete zu sprechen. Bitte hilf uns in Zeiten dieser Not. Befreie uns von diesem mächtigen Sturm. Als auf den mächtigen Wellen eine Meerjungfrau erschien. O großer König, es tut mir schrecklich leid, dich in dieser Situation zu sehen. Ich kann dich und dein Schiff befreien. König Rhaenons Augen strahlten vor Hoffnung. Aber im Gegenzug musst du mir versprechen, mir dein erstgeborenes Kind zu geben. König Rhaenon hatte sich danach gesehnt, seinen Sohn zu halten. Doch nun trieb ihm der Gedanke, seinen Erben aufzugeben, Tränen in die Augen. Als der König die panischen Gesichter seiner Mannschaft sah, akzeptierte er das Geschäft mit der Meerjungfrau. Na gut, ich stimme zu. Kaum hatte er das akzeptiert, führte eine große Welle das Schiff vom Felsen ins offene Meer. Monate später gebar die Königin einen kleinen Jungen. König Rhaenon hatte sein Versprechen an die Meerjungfrau längst vergessen. So ein hübsches Kind ist er. Ich werde ihn Prinz Aaron nennen. Prinz Aaron wuchs zu einem starken und stattlichen Prinzen heran. Und bald kehrte die Erinnerung an das Versprechen zu König Rhaenon zurück. Unser Sohn ist gut gebildet. Wir müssen ihn in die weite Welt hinausschicken. Es ist dumm von uns, ihn hier im Palast zu behalten, denn hier wird die Meerjungfrau ihn bestimmt zuerst suchen. Ich stimme dir zu. Prinz Aaron wurde gerufen und sie erzählten ihm alles. Er war überglücklich über den Gedanken, die Welt zu bereisen. Vater, ich nehme deine Weisheit an und werde mich sofort auf meine Reise vorbereiten. Segne mich. Er verabschiedete sich von seinen Eltern und ging auf Reisen. Den ganzen Tag wanderte er auf schlängelnden Straßen, durch grüne Wälder und genoss die Gesellschaft von Eichhörnchen und Vögeln. Aber schon bald war er müde. Ich fühle mich erschöpft. Ich muss einen Ort finden, um mich auszuruhen und zu Abend zu essen. Sobald er einen Platz fand, um seinen Kopf hinzulegen, hörte man ein donnerndes Gebrüll. Der Prinz war verängstigt. Vor ihm stand ein Tier mit dem Kopf eines Löwen, dem Körper eines Bären und den Flügeln eines Kolibris. Was machst du hier, Junge? Ich fliehe vor der Meerjungfrau. Und ich suche etwas zu essen. Ich habe Essen. Ich gebe dir was ab. Herr damit. Ich hatte zwar eine Abendmahlzeit, doch ich bin noch sehr hungrig. Prinz Aaron zog sofort etwas Brot und Obst aus seiner Tasche und gab es dem Tier. Das Tier verschlang das Essen in einem einzigen Bissen. Das war sehr, sehr lecker. Gut, dass ich es nicht war. Du bist lustig. Ich werde dich belohnen. Hier, nimm eine Feder von meinen Flügeln. Mit dieser in der Tasche kannst du, wann immer du willst, die Form eines mächtigen Löwen, eines großen Bären oder eines schnellen Vogels annehmen. Prinz Aaron dankte dem Tier für sein Geschenk und verabschiedete sich von ihm. Als er ging, dachte er: Ich frage mich, wie es sich anfühlt, ein Löwe zu sein. Sofort verwandelte er sich in einen mächtigen Löwen. Als er seine großen Krallen und seine königliche Mähne sah, schwang er seinen Schwanz vor Glück. Schön! Ich mag es, ein Löwe zu sein. Der König des Dschungels. Prinz Aaron ging eine Weile weiter und dachte dann bei sich selbst. Ich frage mich, wie es sich anfühlt, ein Bär zu sein. Sobald er dies sagte, verwandelte er sich in einen großen Bären mit einem dicken Fell. Hui, süß! Hütet euch, Bienen! Ich komme, um all euren Honig zu fressen. Dann, nach einer Weile, dachte Prinz Aaron bei sich selbst: Ein Vogel zu sein muss so anders sein als ein Bär oder Löwe. Ich muss es sofort versuchen. Hoch oben fliegend, frei wie ein Vogel, war die Freude des Prinzen grenzenlos. Wuhu! Bald kam er zu einem riesigen Schloss, das er sich näher ansehen wollte. Er flog direkt zum Palast und sah zwei Frauen in der Halle beim Essen. Dort wechselte er wieder in seine ursprüngliche Form, ging hinüber, um die Gespräche zu belauschen. Dem König ist es leid, nach einem Bräutigam für die Prinzessin zu suchen. Er stellt Porträts der schönsten Prinzen der Welt zusammen, aber sie mag keinen von ihnen. Wie will sie ihm einen Erben geben? Wenn ich sie wäre, hätte ich den ersten Prinzen geheiratet, der um meine Hand angehalten hätte. Du bist ja eine. Die Dienstmädchen plauderten weiter, aber Prinz Aaron hatte sich bereits wieder in einen Vogel verwandelt, um nach der Prinzessin zu suchen. Er flog um das Schloss herum und suchte das Fenster des Zimmers der Prinzessin. Als er es schließlich fand, flog er direkt hinein und verwandelte sich sofort wieder in einen Mann. Wer bist du? Keine Angst, Prinzessin, ich werde dir nichts tun. Und die Prinzessin hatte keine Angst mehr. Prinz Aaron erzählte ihr alles über sich selbst. Du bist toll. Das weiß ich doch. Die Prinzessin lächelte. Ich mag dich. Ich sag dir was. Mein Vater zieht in den Krieg und wird sein Schwert in meinem Zimmer zurücklassen. Der Mann, der sein Schwert für ihn holt, wird mich heiraten. Ich will, dass du derjenige bist. Und ich werde derjenige sein. Ich werde mit in den Krieg ziehen. Ich warte auf dich. Prinz Aaron ging und trat in die Reihen der Armee des Königs ein. Und wie die Prinzessin es vorausgesagt hatte, 3 Tage später marschierten sie in den Krieg. Sie hatten das Schloss weit hinter sich gelassen, als der König ausrief, dass er sein Schwert vergessen hatte. Viele boten dem König ihr eigenes Schwert an, aber er wollte sie nicht nehmen. Ich kann nicht mit einem anderen Schwert kämpfen, außer mit meinem eigenen. Der erste Mann, der es mir aus dem Zimmer meiner Tochter bringt, wird sie nicht nur als seine Frau haben, sondern auch mein Königreich nach mir regieren. Sofort drehten viele der Ritter um und ritten zurück zum Schloss. Unter ihnen war auch der böse rote Ritter, von dem bekannt war, dass er tückische Mittel anwendete. Während sie ritten, hatte Prinz Aaron einen besseren Plan. Er ließ die anderen an sich vorbei und verwandelte sich dann in einen Löwen und brüllte laut. Als sie sein mächtiges Gebrüll hörten, gerieten die Pferde der anderen Ritter in Panik, während Prinz Aaron weiter zur Burg lief. Als er die Burg erreichte, verwandelte er sich in einen Vogel und flog direkt in das Fenster der Prinzessin. Ich bin wegen des Schwertes hier, euer Gnaden. Oh, Aaron, du hast es geschafft. Hier ist das Schwert meines Vaters. Jetzt geh und gewinn den Krieg und komm zu mir zurück. Wie es eure Hoheit verlangt. Aber denkt daran, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht zurückkomme, wisst ihr, dass ich gefangen bin. Geh an die Küste und singe dein Lied, damit deine Stimme mich zu dir führen kann. Die Prinzessin nickte und gab ihm die Hälfte ihres Königsrings. Er küsste ihre Hand und flog zurück aus dem Fenster. Nach einer längeren Flugzeit hatte Prinz Aaron Durst und beschloss, an einem Bach in der Nähe zu pausieren. Ohne dass er es bemerkte, tauchte eine Meerjungfrau im Wasser auf. Als er zum Trinken kniete, veranlasste die Meerjungfrau die Wellen, ihn zu schnappen, und sie verschwanden beide in der Tiefe. Kurze Zeit später kam der rote Ritter an der Stelle vorbei und hielt ebenfalls an, um Wasser zu trinken. Er war erfreut, das Schwert des Königs am Ufer zu sehen. Wow, sieht aus, als wäre heute mein Glückstag. Er sammelte es schnell ein und ritt zurück zum König und überreichte es ihm. Nach dem Krieg kehrte der König zu seinem Volk zurück, das ihn mit Freude und Jubel begrüßte. Aber als die Prinzessin sah, dass Prinz Aaron nicht zu den Reihen gehörte, die hinter ihrem Vater ritten, schmerzte ihr Herz. Der rote Ritter zeigte im Kampf große Tapferkeit und holte sogar zuvor mein Schwert aus dem Schloss. Und wie versprochen, wird er meine Tochter morgen heiraten. Im Thronsaal brach Jubel aus, um zu feiern. Jawohl, ja, toll, ja, klasse. Alle waren glücklich, außer der Braut. Später an diesem Tag ging sie an die Küste und sang aus vollem Herzen aufs Meer hinaus. Wo bist du, o Prinz, wo bist du? Komm zu mir zurück, o Prinz. Ich vermisse dich so, o Prinz. Mein Herz sehnt sich nach dir, o Prinz. Mein Herz sehnt sich nach dir. Tief unter dem Wasser hielt die Meerjungfrau Prinz Aaron auf einem Bett aus Algen gefangen. Als sie das Lied der Prinzessin hörte, rief sie aus. Hören Sie, wie Ihre Geliebte für Sie Lieder singt. Ich kann nichts hören. Ah, aber ich kann es. Wir Meerjungfrauen wissen von allem, was oberhalb des Wassers geschieht. Das ist nicht möglich. Ich glaube dir nicht. Glaubst du nicht, dass wir Meerjungfrauen alles hinter der Oberfläche hören können? Nein. Und ich glaube nicht, dass da oben jemand singt. Du versuchst doch nur, ein Gespräch mit mir zu beginnen. Doch. Ich werde es dir beweisen, du dummer Mensch. Also brachte die Meerjungfrau ihn ein wenig näher an die Oberfläche. Kannst du es jetzt hören? Nein, ich höre nichts als das Rauschen des Wassers. Die Meerjungfrau brachte ihn noch höher. Wie sieht es jetzt aus? Nein, ich höre nichts als das Krachen der Wellen. Also brachte ihn die Meerjungfrau an die Oberfläche. Ich bin sicher, dass du sie jetzt hören kannst. Weißt du was? Das spielt keine Rolle. Sofort wünschte er sich, ein Vogel zu sein und entkam aus den Klauen der Meerjungfrau. Nein! Nein! Prinz Aaron flog so schnell er konnte zu seiner Geliebten. Als die Prinzessin ihn sah, stürzte sie in seine Arme. Deine Liebe hat mich zurückgebracht. Ich bin so froh, dass ich dich wieder habe, mein Liebster. Doch wir haben nicht viel Zeit. Los, schnell, zum Schloss. Als sie das Schloss erreichten, gab die Prinzessin bekannt. Vater, dieser Mann hier behauptet, größer zu sein als der Rote Ritter. Ich glaube, er hat den Verstand verloren. Hey, das ist ein bisschen hart, findest du nicht? Psst. Majestät, ich weiß, dass ihr viel magisches Wissen gesammelt habt. Dieser Mann behauptet, dass er sich in einen Löwen verwandeln kann. Warum zeigst du ihm nicht, wie man das macht? Nun, der Rote Ritter hatte noch nie ein einziges Buch über Magie gelesen, glaubte aber, dass er besser wäre als jeder andere. Er versuchte es und machte Grimassen und begann zu weinen. Oh je, das war schmerzhaft anzusehen. Vielleicht ist ein Löwe zu schwierig. Warum probierst du nicht einen Bären aus? Und wieder versuchte es der Rote Ritter und wieder scheiterte er. Vielleicht versuchen wir zu große Dinge. Warum fangen wir nicht klein an und versuchen stattdessen, ein Vogel zu werden? Eigentlich Kannst du dich wirklich in einen Löwen verwandeln? Sobald sie es sagte, verwandelte sich Prinz Aaron in einen Löwen und brüllte mit aller Kraft. Alle Leute im Thronsaal waren erschrocken, doch der König zuckte nicht. Wie wäre es mit einem Bären? Und voilà, ein Bär stand an der Stelle des Löwen. Und dann schließlich zu einem Vogel? Und im Handumdrehen verwandelte sich der riesige Bär in einen kleinen Kolibri. Der König sah all das mit großer Freude, denn er erkannte, was seine Tochter vorhatte. Ist das der Mann, der das Schwert geholt hatte? Ja, das ist er. Er ist der Mann, der in meine Gemächer kam und nur ihn will ich heiraten. Die Prinzessin erzählte dem König alles. Als er herausfand, dass der Rote Ritter ihn angelogen hatte, ließ er ihn in den Kerker werfen. Im nächsten Moment kündigte er die Hochzeit der beiden Liebesvögel an. Und alle freuten sich noch einmal. Es wurde ein neues Fest gefeiert und diesmal genoss es auch die Prinzessin.